habe dich gesehen und schon war es geschehen. Ein Blick in dein Gesicht, mehr brauchte ich dazu nicht. In mir erwacht ein Gefühl, das genau sagt, was ich will. Dich an meiner Seite zu spüren, dich nie mehr zu verlieren. Ich kenne tausend Gründe, dich zu lieben. Bei dir beginnt mein Herz stark zu vibrieren. Wenn ich dich in meiner Nähe hab, scheint für mich die Sonne Tag für Tag. Ich kenne tausend Gründe, dich zu lieben. Will mit dir im siebten Himmel schweben. Vergesse alles, wenn ich dich zart berühre und deine Hand in meine spür. Du raubst mir den Verstand, das hab ich gleich erkannt. Bei deinem Anblick fahren meine Gefühle Achterbahn. Du machst mich total verrückt. Hab nur ein Ziel vor mir, ein Leben mit dir. Ich kenne tausend Gründe, dich zu lieben. Bei dir beginnt mein Herz stark zu vibrieren. Wenn ich dich in meiner Nähe hab, scheint für mich die Sonne. Ich kenne tausend Gründe, dich zu lieben. Will mit dir im siebten Himmel schweben. Vergesse alles, wenn ich dich zart berühre und deine Hand in meine spür. Ich kenne tausend Gründe, dich zu lieben. Bei dir beginnt mein Herz stark zu vibrieren. Wenn ich dich in meiner, für mich die Sonne Tag für Tag. Ich kenne tausend Gründe, dich zu lieben. Will mit dir im siebten Himmel schweben. Vergesse alles, wenn ich dich zart berühre und deine Hand in meine spür. Noch keinen Spot in